to say it. I'm happy that you. I gotta stay away from you. It's better to let it be. Now I got a face to the voice, and the voice makes me calm, but I gotta stay away from you. It's better to let it be. It's better to let it be. Now I got a face to the voice, and the voice makes me calm, but I gotta stay. Moin Moin zusammen, hier ist wieder mal der Sunday Service mit neuer Musik. Hoffe ich zumindest, dass sie für euch neu ist. Eben gerade ging es los mit Christopher and the Harbour Heads. Christopher ist in diesem Fall Christopher Ragenstam, ein Künstler aus Schweden, der schon einige Soloalben veröffentlicht hat, die teilweise wirklich ganz beachtlich waren. Jetzt ist er mit Band unterwegs und seine Harbour Heads, das sind zwei Herren, einmal Emil Rinstadt als Keyboarder und dann noch Bassist und Gitarrist Joel Lundberg. Die haben schon früher zusammen gemacht als The Harbour Heads und jetzt sind sie zu dritt unterwegs. Christopher und seine, weiß ich nicht, Harbour Heads, soll es übersetzen, Hafenköpfe, würde ich ein bisschen komisch finden, aber egal. Die haben eine Platte rausgebracht, Hands betitelt. Davon hörten wir gerade den Track Face to the Voice. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von den Tindersticks, Frankie Rose ist mit dabei, dann die Wave Pictures, Anna Calvi, Mazzy Star, Musik von Off Montreal, von Dean Wareham und von Best Coast. Aber erstmal geht's hier weiter mit John Wayne. Welcome to the metropolis, where we don't even sweat an apocalypse. L aliens versus with the substance of comet bits. Killing the beat like a martyr, singing an alma mater. Maury Povitz, cause you know my style has no father. Leaving them blind, even Steven, I don't even bother. Makes me wonder why I just kill it like a grizzly monster. And when I kick it, angry birds are just thirsty for water. Perched upon my arm, when I flex, the feathers rip to shreds. Getting head like a Highlander with bystanders. This is rap shit, recite banter with high standards. Cold-blooded art like a salamander on fine canvas. Paint an inch thick with a pistol whip drip. I speak in doubles like a Siamese script. And I'll be famous when they catch up to this time machine shit. But by then you'll have to dig me up. Vinyl over a skeleton. Set the record straight, bones to crates, time's irrelevant. You can love me when I'm dead. You can love me when I'm dead. You can love me when I'm dead. You can love me when I'm dead. You can love me. You can love me. You can love me when I'm dead. You can love me when I'm dead. You can love me when I'm dead. when I'm dead. Dass man schlafen kann, wenn man noch tot ist. Der Spruch ist ja hinlänglich bekannt, aber you can love me when I'm dead. Du kannst mich lieben, wenn ich tot bin. Das ist doch irgendwie was ganz Neues. Das war John Wayne. Der Herr wird geschrieben eigentlich wie der entsprechende Hollywood-Cowboy, nur ohne H im Namen drin. Ich glaube, John Wayne wurde auch ohne H geschrieben. John Wayne, der Hollywood-Star, hieß ja eigentlich Marion Morrison, also der Name nur geliehen. Aber hier, der Typ ja, ist wirklich John Wayne, kommt aus Los Angeles, wie so andere Hip-Hop-Beatmaker wie Flying Lotus, The Gaslamp Killer oder auch Daedalus. John Wayne kann sich da nahtlos einfügen, hat bisher so einige Mixtapes rausgebracht namens Cassette 2 und Cassette 3, wurde da von dem Tabakriesen Philip Morris verklagt, weil das Ganze wie so eine Marlboro-Packung aussah. Jetzt gibt's sein Debütalbum, Rap Album 1, und da wie gesagt You Can Love Me When I'm Dead von John Wayne. Bleiben so ein bisschen in diesem souligeren, elektronischeren Metier mit den Stepkids. Blow the candles out, blow the candles out. In the moment. The Step Kids mit ihrem Track Desert in the Dark. Das Trio aus den USA hat vor 2 Jahren ziemlich genau ihr damaliges Debütalbum veröffentlicht, einfach nur The Step Kids betitelt. Darauf gab es wirklich sehr wundervolle Musik zu hören, eine Mischung aus 60s und Soul-Geschichten, sehr ähnlich wie das, was Maya Hawthorne eine Zeit lang gemacht hat. Jetzt gibt es mit Troubadour das neueste Album der Step Kids und wenn ihr mich fragt, das erste ist doch um einiges besser. Bei dem neuen Album haben sie die 60er gegen die 80er eingetauscht, die Sounds irgendwie so ziemlich Keyboard-lastig, auch der Bass gerade eben sehr 80er Jahre affin. Das klingt nicht wirklich sehr modern und vor allem auch nicht wirklich sehr gut. Schade, schade eigentlich, die Step Kids habe ich dann doch ein bisschen mehr von erwartet. Diese Platte, wie auch das vorherige Werk von John Wayne, beide erschienen bei Stone's Throw, dem Label aus Los Angeles, die ja eigentlich eher für Hip-Hop bekannt sind, aber die inzwischen auch schon richtig beim Dream-Pop angekommen sind. Und auch die nächste Platte ist bei Stone's Throw erschienen. Es geht um Boardwalk, einem Duo aus Los Angeles. Hier kommt ihr Track mit dem Titel I'm Not Myself. I'm so. großartiger Track, wie ich finde. I'm Not Myself. Das waren Boardwalk. Das sind ein Duo aus Los Angeles, Mike Edge und Amber Q, die hier beide als Boardwalk ihr Debütalbum, einfach nur Boardwalk betitelt, veröffentlichen auf Stone Throw. Zumindest dieser Track hier finde ich wirklich einer der Songs des Jahres 2013, wenn ihr mich fragt. Erinnert mich sehr an Opal, die Band, die vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren so ganz ähnlichen Sound hatten. Opal waren ja die Band von Dave Roback und dann später auch Hope Sandoval, die dann später als Mazzy Star weitergemacht haben und die auch eine neue Platte veröffentlicht haben. Seasons of Your Day heißt das neueste Werk von Mazzy Star. Hier kommen sie mit In the Kingdom. Thank you. in the Kingdom, ein Track von Mazzy Star von ihrem neuesten Album Seasons of Your Day. Wenn man sich mit der Geschichte von Mazzy Star beschafft, die Band um Dave Roback und Hope Sandoval, muss man ganz weit zurückgehen in die 80er Jahre. Damals wurde von Dave Roback wurden diverse Bands gegründet. Rain Parade waren die ersten. Dann gab es irgendwann das Dream Syndicate, so mit der Bassistin Kendra Smith. Aus denen ist dann irgendwann Opal hervorgegangen und dann ist Kendra Smith während einer Tour aus der Band ausgestiegen, warum habe ich irgendwie nie so richtig mitbekommen, und wurde durch Hope Sandoval ersetzt und Opal damit sozusagen der Vorreiter von Mazzy Star, die Band um Hope Sandoval und Dave Roback aus Santa Monica, Kalifornien, also gleich wieder bei Los Angeles um die Ecke, kommen die beiden her. Die Band wurde gegründet 88, dann gab es glaube ich auch nur 10 Jahre lang Aktivität, haben die Band sich aufgelöst. Hope Sandoval war sehr aktiv und dann auch erfolgreich mal mit The Jesus Mary Chain als Gastsängerin. Da gab es ein kleines Intermezzo im Jahre 2000 und seit 2010 sind sie wieder zusammen, machen zusammen Musik. Und wie gesagt, Seasons of Your Day ist das aktuelle Album von Mazzy Star. Hier ein weiterer Track, California. Across the ocean now. California, ein Track von Mazzy Star von ihrem neuesten Album Seasons of Your Day, das vierte Album insgesamt von Mazzy Star. Das letzte erschien vor genau 17 Jahren im Among My Swan, erschien 1996. Und man fragt natürlich, was hat die Band in der Zwischenzeit so gemacht? Hope Sandoval hatte neben, wie gesagt, Jobs als Gastsängerin unter anderem bei The Jesus and Mary Chain eine eigene Band gegründet, Hope Sandoval and the Warm Inventions, zusammen mit Colm Cloysock. Der kommt aus Irland und ansonsten ist er Schlagzeuger bei Marbury Valentine. Und Colm Cloysock ist jetzt auch hier beim neuesten Mazzy Star Album mit von der Partie als Schlagzeuger. Ansonsten Dave Roback hat Filmmusik gemacht, unter anderem für den Film Clean mit Maggie Chung in der Hauptrolle. Ansonsten musikalisch sich schon so ein bisschen zurückgezogen, aber das macht überhaupt nichts, denn das neue Mazzy Star Album ist jede Minute, jeden Song wert. Das ist aber auch Platte der Woche hier beim Sunday Service. Und für euch noch den Track Flying Low von Mazzy Star. Just see it the same. Who, where is he? Where? Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Churches. Das Trio aus Glasgow ist ja so ein richtiges Pop-Phänomen. Gerade mal ein, zwei Tracks veröffentlicht, schon waren sie in aller Munde, durften auftreten bei diversen Festivals und auch im Vorprogramm von Depeche Mode spielen. Jetzt gibt es mit The Bones of What You Believe das Debütalbum von Churches. Die werden übrigens hervorgegangen aus der Asche von Aerogram, so eine Band, die auch eher so laut, leise Dynamik machte damals noch, aber mit einer Sängerin inzwischen, sag ich mal, vervollständigt, die man gerade nicht hören konnte bei diesem Track hier. Der da hieß You Caught the Light. Die Goldenen Zitronen aus Hamburg haben eine neue Platte veröffentlicht. Ihr 11. Album heißt Who's Bad und inzwischen ist die alte Punkband natürlich seit Jahren schon beim Pop-Diskurs angekommen. Hier kommt ihr Track Scheinwerfer und Lautsprecher. Warum ich das hier mache, warum ich hier all diese Lautsprecher aufstelle? Ich versuche an den Stimmen vorbeizukommen. Denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den Botschaften vorbeizukommen. Denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den radikalen Zeichen vorbeizukommen, die deshalb so radikal sind, weil die Zeichenmacher wissen, dass solche Zeichen die sichtbarsten Zeichen sind. Ich versuche an den Transportern vorbeizukommen, denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den Liedern vorbeizukommen, den Songs, den Beats, den Lyrics. Und vielleicht will ich ja gar nicht offen über meine Ängste sprechen, hier so vor euch. Vielleicht will ich auch gar nicht mein Versagen beklagen, könnte doch sein. Und vielleicht ist Scheitern in Wahrheit gar keine Chance, sondern vielmehr etwas wirklich Intimes. Wer weiß? Wer weiß? Begrüßt werden. Ich will auch nicht ständig, dass man mir gratuliert. Ich will auch nichts gewonnen haben. Ich will auch keinen Vorsprung haben. Ich möchte nicht, dass man mir meine Vorteile aufzählt. Ich will auch nicht mit Gelegenheiten in Verlegenheit gebracht werden. Ich will auch nicht meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe gelassen werden. Und ich werde eigene Zeichen entwickeln, die man nicht so leicht erkennen kann. Alle Scheinwerfer spannt herein. Weiter geht das. Ich versuche die Beratungen, die Empfehlungen, die Chancen nicht anzunehmen. Ich versuche die ganzen verschiedenen behaupteten Haltungen von mir fernzuhalten, weil sie nichts als Ankündigungen sind. Dann werde ich eine Pause machen. Ich versuche, einen anderen Klang zu erzeugen, um wenigstens Weg nehmen zu können. Ich höre nicht zu, ich sehe nicht hin, damit ich überhaupt wieder irgendetwas hören und sehen kann. So, das war's. Ich werde euch informieren, falls ich all die Informationen jemals wieder vergessen kann. Alle Scheinwerfer spattern. Scheinwerfer und Lautsprecher, das waren die Goldenen Zitronen, die Band um Georges Cameron. Thomas Wenzel, Menserens, Ted Geier, Stefan Rath und noch einige andere sind mit dabei, sind wie gewohnt auf ihrem neuesten Album Who's Bad politisch und sozialkritisch in ihren Texten. Die Band macht Musik, musikalisch irgendwie doch schon zwischen den Stühlen, der Track gerade eben ziemlich poppig, ich glaube, ich habe sie noch nie so poppig wahrgenommen, die Goldenen Zitronen. Die anderen Songs sind dann manchmal auch ein bisschen schräger vielleicht, was der Band aber auch natürlich immer sehr, sehr gut steht. Manchmal auch sehr groovig, da kann man Thomas Wenzels Bass von den Sternen eigentlich kaum noch unterscheiden. Auch die nächste Band aus Hamburg, aber im Post-Punk-Umfeld zu Hause. Kunde König, auch schon seit über 10 Jahren unterwegs, haben gerade mit Don't Call eine wunderschön schräge, klasse Platte veröffentlicht. Hier kommen sie mit Rely on You. My room is a wonderful place. Glory and grace. I want to see my Savior's face. My room is a wonderful place. In my room, everything is fine. Host wafer. Sacramental rhyme ringing bells and flowing candle shine. Your gut, your good, I've got mine. My room is a wonderful place. Glory and grace. I want to see my Savior's face. My room is a wonderful place. In my room, everything is fine. Host wafer. Sacramental rhyme ringing bells and flowing candle shine. Your gut, your good, I've got mine. Das waren Kunde König mit ihrem Track My Room. Die Band hat in ihrer Bestehensgeschichte von 10 Jahren jetzt gerade mal ihre 2. Platte veröffentlicht. Also so viel sind sie nicht unterwegs, zumindest nicht was Studioarbeit angeht. Don't Call, der Track gerade eben von Kunde König, ein Ableger übrigens von Station 17. Und charmant hier auf jeden Fall die Musik, ziemlich reduziert, Post-Punk, ein bisschen zwischen, weiß ich nicht, Joy Division, Young Marble Giants, auch was den Gesang betrifft von Lisa Radziewski mit ihrem charmant deutschen deutschen Akzent, so ein bisschen an Nico erinnernd von damals natürlich der ersten Velvet Underground Platte. Kunde König hier, wirklich eine sehr, sehr schöne Platte. Wer auf ein bisschen Gaga und Post-Punk-Sound steht, wird hier auf jeden Fall voll auf seine Kosten kommen. Die dritte Platte aus Hamburg hier in Folge kommt von den Forgotten Birds. Das ist das neue Projekt von Yanga Zara, hier zusammen mit Judy Williams. Ihr Album heißt Sahara und hier kommen die Forgotten Birds mit ihrem Ballroom. I feel the knock of blood coursing through my veins.